Kundgabe 4481. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.11.1948. Tönendes Wort. In einer ganz besonders gläubigen Verfassung müsstet ihr sein, wollet ihr das tönende Wort in euch vernehmen. Ihr müsstet von der Liebe zu mir ganz durchdrungen sein und dadurch auch mir so verbunden, dass ihr mich gegenwärtig fühlt, dass ihr mich gewissermaßen spürt und also auch meine Stimme hören könnet als klar gesprochene Worte, die euch ganz seltsam berühren werden. Meine Gegenwart ist euch nun zur Gewissheit geworden. Ihr habt nun einen Beweis von dem, was ihr bisher nur geglaubt habt. Da aber euer Glaube tief ist, kann ich euch auch den Beweis liefern, ohne euch in den Zustand eines gezwungenen Glaubens zu versetzen. Doch einen Zustand tiefster Ruhe und stiller Seligkeit zieht diese Gnadengabe nach sich und erhöhten Willen zu geistiger Tätigkeit. Doch es wird vorerst kein Dauerzustand bleiben, sondern nur eine Krönung besonders liebender Hingabe an mich, bis die eigentliche Mission einsetzet, die ein ständiges Vernehmen können meines Wortes erfordert. Doch es steht euch selbst frei, mit mir in innige Verbindung zu treten, so ihr es wollt. Und darum ist ein ständiges Aufwärtsstreben nötig. Ein öfteres Versenken in euch und Lauschen auf meinen Geist, der sich euch immer kundgibt, so ihr ihn zu vernehmen begehrt. Und ihr werdet zunehmen an Seelenreife. Ihr werdet eifrig nun geistige Arbeit verrichten und meiner Liebe und Gnade stets gewiss sein können. Amen.